In meiner Welt siehst du selten Farbe. In meiner Welt kann dich Geld verraten. In meiner Welt sind die Wände kahl. In meiner Welt sind die Helden arm. In meiner Welt siehst du Leute reden. In meiner Welt siehst du Freunde gehen. In meiner Welt kommen euch die Tränen. In meiner Welt spürst du häufig Regen. In meiner Welt bist du heimatlos. In meiner Welt sind die meisten tot. In meiner Welt ist die Freiheit klein. In meiner Welt ist das Leiden groß. In meiner Welt hast du Angst aufzustehen. In meiner Welt hast du Angst draufzugehen. In meiner Welt wirst du selten kapieren. Jetzt sag mir, ist deine Welt nicht wie meine Welt?